Merelin, der Nachtwald. Wo war er? Bastian konnte nicht den geringsten Lichtschein sehen, aber was ihn umgab, war nicht mehr die frostige Finsternis des Speichers, sondern ein samtenes, warmes Dunkel, in dem er sich geborgen und glücklich fühlte. Alle Angst und Beklemmung war von ihm abgefallen. »Mondenkind, wo bist du?« Und nun hörte er eine zarte Stimme, die ihm antwortete, »Hier bin ich, mein Bastian. Mondenkind, bist du's?« Sie lachte auf eine eigentümlich singende Art. »Wer sollte ich wohl sonst sein? Du hast mir doch eben erst diesen schönen Namen gegeben. Ich danke dir dafür. Sei mir willkommen, mein Retter und mein Held.« »Wo sind wir, Mondenkind?« »Ich bin bei dir und du bist bei mir.« Es war wie ein Gespräch im Traum, und doch wusste Bastian ganz sicher, dass er wach war und nicht träumte. »Mondenkind, ist das nun das Ende?« »Nein, es ist der Anfang.« »Wo ist Phantasien, Mondenkind? Wo sind die anderen alle? Wo sind Atreo und Fuchur? Ist denn alles verschwunden? Und der Alte vom Wandernden Berge und sein Buch? Gibt es sie nicht mehr?« »Phantasien wird aus deinen Wünschen neu entstehen, mein Bastian. Durch mich werden sie Wirklichkeit.« »Aus meinen Wünschen? Du weißt doch, dass man mich die Gebieterin der Wünsche nennt. Was wirst du dir wünschen?« »Wie viele Wünsche habe ich denn frei?« »So viele du willst. Je mehr, desto besser, mein Bastian. Umso reicher und vielgestaltiger wird Phantasien sein.« Bastian war überrascht und überwältigt. Aber gerade weil er sich plötzlich einer Unendlichkeit von Möglichkeiten gegenüber sah, fiel ihm überhaupt kein Wunsch ein. »Ich weiß nichts.« Es war eine Weile still, dann hörte er die vogelzarte Stimme. »Das ist schlimm.« »Warum?« »Weil es dann kein Phantasien mehr geben wird.« Bastian schwieg verwirrt. Es störte ein wenig sein Gefühl schrankenloser Freiheit, dass alles von ihm abhängen sollte. »Warum ist es so dunkel, Mondenkind?« »Der Anfang ist immer dunkel, mein Bastian. Ich möchte dich gern noch einmal sehen, Mondenkind. Weißt du, wie in dem Augenblick, als du mich angeschaut hast?« Er hörte ein leises, singendes Lachen. »Warum lachst du?« »Weil ich froh bin.« »Worüber denn?« »Du hast eben deinen ersten Wunsch gesagt.« »Und wirst du ihn erfüllen?« »Ja, streck deine Hand aus.« Er tat es und fühlte, dass sie etwas auf seine flache Hand legte. Es war winzig, wog aber seltsam schwer. Kälte ging davon aus und es fühlte sich hart und tot an. »Was ist das, Mondenkind?« »Ein Sandkorn. Es ist alles, was von meinem grenzenlosen Reich übrig geblieben ist. Ich schenke es dir.« »Danke«, sagte Bastian verwundert, und während er noch überlegte, was Mondenkind wohl von ihm erwartete, fühlte er plötzlich ein zartes Krabbeln auf seiner Hand. »Mondenkind, das ist ja gar kein Sandkorn, das ist ein leuchtendes Samenkörnchen, das zu treiben anfängt.« »Gut gemacht, mein Bastian. Siehst du, es ist ganz leicht für dich.